Allah gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und zu Allah werden all die Angelegenheiten zurückgebracht.